Man ist hier in Belgien bemüht, das Ganze möglichst nicht zu hoch zu hängen. Zwar schaltete die Atomaufsichtsbehörde erstmals in der Geschichte des Landes die Staatsanwaltschaft ein, zugleich nennt man das, was da im Kernkraftwerk Tihange passiert ist, lediglich Schlampereien. Wie das aus ihrer Sicht zusammenpasst, erklärte Sprecherin Nele Schreerling im flämischen Fernsehen wie folgt. Ob sich sind das geen zware feiten. An sich sind das sicherlich keine schweren Fehler. Keiner der Vorfälle hätte zu einem Kernunfall führen können, aber es ist die Aneinanderreihung menschlicher Fehler, die uns dazu veranlasst hat zu sagen, halt Jungs, das müsst ihr mal anpacken. Konkret geht es offenbar um die Einhaltung gewisser Sicherheitsvorschriften. Allein in den vergangenen 6 Wochen habe es 6 Verstöße gegeben, die zum Teil von Electrabel, dem Betreiber des Atomkraftwerks, selbst gemeldet wurden. Aber auch die Aufsichtsbehörde stellte bei Überprüfungen immer eine gewisse Nonchalance in Tihange fest, wie sie es selbst nennt. Oder anders ausgedrückt, nicht jeder AKW-Mitarbeiter nimmt seine Arbeit offenbar so ernst, wie sich das viele wünschen. So wurde beispielsweise eine Pumpe, die eigentlich nur 4 Stunden außer Betrieb sein darf, erst viel später wieder eingeschaltet, heißt es. Der Sprecher des Kernkraftwerks von Tihange, Serge Dauby, räumt die Vorwürfe ein. Ja klar, ist das schlimm, aber in meinen Augen wollte die Atomaufsicht vor allem ein deutliches Zeichen wegen der Wiederholung der Vorfälle setzen, die wir erlebt haben. Wir verstehen das. Wir werden nun alles den Behörden zur Verfügung stellen und bei den umzusetzenden Maßnahmen eng mit ihnen zusammenarbeiten. 4 Mitarbeiter dürfen nun erst einmal bis auf Weiteres ihre Arbeit im Kontrollraum des Atomkraftwerks nicht mehr ausüben. Sie müssen wie alle ihre anderen rund 1000 Kollegen zur Nachschulung. Thema Sicherheit beim Umgang mit Kernenergie. Dass die Atomaufsicht nun für belgische Verhältnisse hart durchgreift, dürfte auch mit unzähligen Pannen in der Vergangenheit zu tun haben. 2010 beispielsweise lief säurehaltiges Wasser aus dem AKW in den nahen Fluss Maas. 2012 wurden erstmals kleinste Risse im Mantel eines Reaktorblockes festgestellt, die inzwischen sogar noch größer geworden sein sollen. Für Edouard Glorieux von Greenpeace zeigt nun auch der jüngste Vorfall. Das ist eine solche Technologie, die man einzig und allein anwenden kann, wenn alles 100%ig funktioniert. Genau das ist hier eindeutig nicht der Fall. Und dass es nach 40 Jahren immer noch so ist, da sollte man doch wohl langsam darüber nachdenken, ob es nicht besser ist, damit aufzuhören. Doch davon kann im Moment keine Rede sein. Belgiens neue Mitte-Rechts-Regierung kassierte vielmehr den vor Jahren vollmundig ausgerufenen Atomausstieg de facto wieder ein. Der Grund, das Land ist momentan noch zu rund 50% von der Kernkraft abhängig. Und so entschieden die Minister in Brüssel, dass Meiler, die eigentlich längst abgeschaltet werden sollten, 10 Jahre länger laufen dürfen.